zombies. Liebe, was geht? Liebe, für alle. Mein Vater, für alle. Ist der egal? Ist der real? Ich erlebe ihn. Und kann hier nur warten. Prüfe, woran du